aus dem Ghetto, wie Easy und Brasco. Ein Punch in dein Face und du machst Leanback wie Fat Joe. Mein Handy beep, das ist Memphis Bleak. Doch ich fick auf diesen Bastard wie auf Freddy Freestyle. Du bist ziemlich wack wie Haiti Steppy. Ich recorde, während ich mit Peace und Crack deal. Warte kurz, was geht? Ja, ich wollte mir fragen, ey, kann man was kriegen so? Ja, was brauchst du denn? Ja, eineinhalb Latten so. Eineinhalb? Ja, 650, komm. Ja, ja, okay. Okay, alles klar. Okay, danke, gell. Ja, ist okay, Motherfucker. Verpiss dich jetzt. Ich muss nur so ein Bitches Motherfucker battlen, der heißt Tight am Mic, ey, mach die Beine breit. Und ich drück dir meine Dick bis in die Eingeweide. Du bist ein Spasti wie Casper, Abdel und Fenster. Ich bin arroganter als Klapkin und Sansa. Zusammen und ein G, so wie Vito Vitality. Ich fick dich Stück für Stück kaputt wie Migo, die Entry League. Und die Jury kritisiert mich, dass ich nur das gleiche rappe. Doch ich kritisier die Jury für ihre kleinen Schwänze. Motherfucking Bitches Haus, sag mal Motherfucking Dick. Ich mach die Bitches nass mit meinem Pin wie Klapkin und Schiss, ich geh mit Messer auf deinen Kopf los. Danach bist du kopflos, was ist mit deinem Kopf los? Du bist deinem Kopf los, such deinen Kopf los. Und wenn du ihn nicht findest, kauf dir auf dem Jahrmarkt deinen Kopf los. Yeah.